Und Musa wählte aus seinem Volk 70 Männer zu unserer festgesetzten Zeit. Als sie nun das Zittern ergriff, sagte er: Mein Herr, wenn du gewollt hättest, hättest du sie schon zuvor vernichtet, und auch mich. Willst du uns vernichten für das, was die Toren von uns getan haben? Es ist doch nur deine Versuchung, mit der du in die Irre gehen lässt, wen du willst, und recht leitest, wen du willst. Du bist unser Schutzherr, so vergib uns und erbarme dich unser. Du bist der Beste derer, die vergeben.